Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit Michael Frank am Mikrofon. Vor genau 70 Jahren, am 16. September 1925, wurde in einer Hütte in der Nähe der winzigen Mississippi-Delta-Stadt Itabena ein Junge geboren, Riley B. King. 57 Jahre später traf sich B.B. King, wie er nun hieß, kurz vor seinem Geburtstag mit befreundeten Blues- und Jazzmusikern in einem New Yorker Studio zu Plattenaufnahmen. Am 15. September 1982 sang und spielte er da zum Beispiel die Lightning Hopkins Nummer Play With Your Poodle. Lass mich mit deinem Pudel spielen, ich meine deinen Hund. Baby, listen to my song. Baby, don't get mad, cause me no harm. Wanna play with your poodle. Wanna play with your poodle. Wanna play with your poodle. I mean your little poodle dog. He's the best of poodles that I ever seen. I really like him cause you keep him clean. Let me play with your poodle. Let me play with your poodle. Let me play with your poodle. I mean your little poodle dog. Shaggy hair. It looks something in the face like a teddy bear. Yeah, all right, Major, you up on all of them, all right. Thank you. Das waren zwei Ausschnitte aus einer sehr musikalischen Geburtstagsparty Mitte September 1982, anlässlich von B.B. Kings 57. Geburtstag. Blues and Jazz heißt die Platte, auf der das letzte Stück Rainbow Ride veröffentlicht wurde. Der Probenspaß Play with Your Poodle stammte von einer 4-CD-Retrospektive, die 1992 erschienen ist. Eine der Erinnerungen, die B.B. King an seine früh verstorbene Mutter hat, ist, wie sie ihn vor einem Sturmregen schützt, der gerade das Dach ihrer kleinen Hütte weggerissen hat. Als Kind arbeitete B.B. King mit seiner Großmutter auf einer Baumwollplantage in Memphis, später als Musiker und Radio-DJ. Und mit Mitte 40 trat er das erste Mal in der Glitzerwelt der Zockermetropole Las Vegas auf. Nach vielen langen Jahren auf Dauertour durch die USA für ein fast ausschließlich schwarzes Publikum. Solche Kontraste haben schon andere aus der Bahn geworfen. Bei B.B. King gab es aber nichts von Skandalen oder Alkohol- und Drogenexzessen zu berichten. Und es dürfte wohl kaum jemanden in der Musikbranche geben, der ein böses Wort über ihn zu sagen weiß. B.B. King wird heute zwar 70, aber intensive, ausdrucksvolle Musik macht er auch heute noch. And love show sure B.B. King mit Blinded by Love, einem Song von Doc Pomus und Mac Rabenack alias Dr. John. Doc Pomus starb 1991 und in diesem Jahr erschien eine Tribut-CD mit eigens dafür eingespielten Coverversionen seiner Songs. Mit dabei unter anderem Lou Reed, Solomon Burke oder Bob Dylan und B.B. King. B.B. King hat einen langen Weg hinter sich und dank Charles Sawyers Buch über ihn kann Mann oder Frau immerhin erahnen, wie viel Welten zwischen seinem Leben als weltbekannter Bluesmusiker und seiner Kindheit und Jugend liegen. Seine Eltern lebten mit ihm in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in einer Hütte in der Nähe von Itabena, Mississippi. Sie pflanzten und ernteten Baumwolle. Die Plantagenglocken weckten die Leute um 3.30 Uhr früh. Nach einer Mittagspause wurde bis zum Einbruch der Dunkelheit weitergearbeitet. Als Riley King 4 Jahre alt war, trennte sich seine Mutter von seinem Vater und die nächsten 10 Jahre lebte er meistens bei seiner Großmutter. Nach dem System des Working on Halves pflanzte und erntete sie auf einem kleinen Stück Land Baumwolle. Eine Hütte, Wasser und Holz zum Heizen wurden vom Plantagenbesitzer gestellt, ebenso Arbeitsgerät und in der Regel, aber nicht immer, Platz für einen Gemüsegarten und etwas Hausvieh. Dafür kümmerten sich die Sharecropper um die Baumwolle und erhielten 50% des Verkaufserlöses, mussten aber auch die Hälfte der Kosten für Saatmittel und Dünger tragen. Die Plantagenbesitzer zahlten in der Regel einen monatlichen Vorschuss, im Falle von Riley Kings Großmutter $5. Sehr wenig, selbst wenn ein neues Paar Schuhe damals nur $1 kostete. Schlechte Ernten waren für die Familien katastrophal. Das ganze System des Working by Halves führte für viele zu endlosen Schulden beim Plantagenbesitzer, die sie ewig an ihn banden. Von Kindern wurde erwartet, dass sie umsonst mitarbeiteten. Bei Riley King war das nicht anders. In den Wintermonaten konnte er eine Schule besuchen und er entdeckte Musik. In der Kirche oder bei seiner Tante. Die hatte ein aufziehbares Victrola-Grammophon und kaufte sich gerne Schallplatten. Riley war etwa 8 oder 9 Jahre alt und einer seiner Favoriten aus der Plattensammlung seiner Schwester war Blind Lemon Jefferson. Told me late last night, you don't need no mama no how. Black snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. And some pretty mama had better come in, get this black snake soon. Oh, that must be a bad bug. You know a chain can't bite that hard. Asked my baby for 50 cents. She said, lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Say, baby, that's all right. Hold it your way, you do. What's the matter now? Honey, what's the matter now? Tell me what's the matter, baby. I don't like no black dick, go out. Well, wonder why the black stay gone. Lord, that black stay, mama, don't run my darling home. If you ever had the blues, you know just how I feel. If you ever had the blues, you know just how I feel. I'm about to lose my loving gal, Lucy. But I don't like your low-down ways. You've got me in trouble, and now I'm serving days. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. Send it to me by mail. Write me a letter and send it to me by mail. Just send it to me in care of the Birmingham jail. Holy, holy, holy, holy, holy. Lord, I ain't gonna marry and I ain't gonna settle down. I'm gonna be around till the police shoot me down. Holy, holy, holy, holy, holy, holy. You can blow your whistle, mama, you can toot your horn. You can blow your whistle, mama, you can toot your horn. You're gonna wake up some morning and find your daddy gone. Holy, holy, holy, holy. Das war zunächst Blind Lemon Jefferson mit Black Snake Moan, eine Aufnahme aus dem Jahr 1927. B.B. King liebt Blind Lemon Jefferson Musik auch heute noch. Vor ein paar Jahren noch meinte er, etwas an seinem Gitarrenspiel sei einfach unnachahmlich. Er hätte es lange versucht, viel geübt und er könnte heute noch nicht Blind Lemon Jefferson Sound hinkriegen. Das zweite Stück eben war sozusagen die weiße Blues-Variante. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Jimmy Rogers mit seinem Blue Yodel No. 2, My Loving Gal Lucille. Auch Jimmy Rogers gehörte schon in B.B. Kings Kindheit und Jugend zu seinen Favoriten. Von seiner Tante bekam er damals dessen Platten geschenkt. Die Wurzeln von B.B. Kings Musik sind vielfältig. Er ließ und lässt sich von vielen Gitarristen inspirieren, von Saxophonisten. Er sang früh in einem Gospelquartett und die Art, wie er seine Stimme ab und zu in die ganz hohe Stimmlage umkippen lässt, hat er, so sagt er wenigstens, von dem Bluesänger Dr. Clayton. Slang. I'm a walking Dr. Bill. My whole life's full of pain. Lord, I need my baby. People, I ain't signifying. If I don't hurry up and find her, I declare I lose my mind. I walk my bedroom floor, hung down my head and cried. I didn't exactly have the blues. I just wasn't satisfied. Lord, need my baby. People, I ain't signified. If I don't hurry up and find her, I declare I lose my mind. I can't sleep sound at night. I just catnap through the day. I can't hold out much longer living this way. Lord, I need my baby. People, I ain't signified. If I don't hurry up and find her, I declare I lose my mind. Come here, Mr. Lacey. Buddy, with all my clothes in my right hand, I got to hurry up and find my big leg brown skin before she find a man. Lord, I need my baby. People, I ain't signified. If I don't hurry up and find her, I declare I lose my mind. Es war zunächst ein Vorbild von B.B. King als Sänger, Dr. Clayton, mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1946, I Need My Baby, und danach B.B. King selber, anno 1953, mit Please Hurry Home. Während der Kriegsjahre hatte Riley King auf einer Plantage bei Indianola, Mississippi, gearbeitet. Er sang weiter in einer Gospelgruppe, aber wenn er am Wochenende an Straßenecken spielte, bemerkte er, dass die Leute, die Blues-Songs von ihm hören wollten, viel spendabler waren als die, die sich Gospel-Songs wünschten. 1946, mit 20 Jahren, versuchte Riley King das erste Mal in der Musikmetropole Memphis als Musiker Fuß zu fassen. Beim zweiten Anlauf, 1948, hatte er viel mehr Glück. Sonny Boy Williamson ließ ihn tatsächlich eine Nummer in seiner Radioshow spielen und verschaffte ihm auch noch ein Engagement in einem Club als Solist, nur mit einer E-Gitarre als Begleitung. Zum Rundfunk kam B.B. King auch. 10 Minuten von Montag bis Freitags spielte er im Sender WDIA auf der unverstärkten Gitarre und sang. Wie sein Kollege Sonny Boy Williamson beim Konkurrenzsender sang er dabei auch einen Werbejingle für ein alkoholhaltiges Tonicum. Am Wochenende fuhr er bei Verkaufsaktionen der Tonicum-Firma mit und da gab es dann richtig viel Geld. 100, manchmal 150 Dollar verdiente er an so einem Wochenende. Schließlich wurde er auch DJ und brachte, wie er einmal formulierte, ein Mainstream-Programm. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Louis Jordan oder Nat King Cole. Ein bisschen Blues auch, aber keinen rauen, alten Blues wie den von Blind Lemon Jefferson. Für seine Radioshow hieß er irgendwann dann bald auch B.B. King, Bluesboy King. 1949 nahm er dann für ein kleines Label 4 Stücke auf und 1950 schon interessierten sich die Brüder Bihari von Modern Records aus Los Angeles für ihn. Seine Version von 3 O'Clock Blues wurde sein erster Nummer 1-Hit in den Rhythm and Blues Charts, 1951 war das. Von seinen anderen Singles verkauften sich nach Angaben von King-Biograf Charles Sawyer immerhin jeweils ca. 100.000 Stück. Und beileibe nicht alle B.B. King-Singles klangen nach Blues. Ab und zu tauchten zuckrige Streicher oder Schlagerchöre in den Arrangements auf. Oder 1962 gab es gleich 2 Singles, mit denen man sich schon vom Titel her an die Twist-Mode dranhängen wollte. B.B. King nahm in den 12 Jahren bei den Bihari-Brüdern auch je eine ganze LP mit Gospel-Songs und der Count Basie Big Band auf. Aber die nächste Single aus dem Jahr 56 ist nochmal was anderes. Put your faith in me. You'll see how true I'll be. Hold my word of honor. You can trust me with your heart. And I pledge my to by stars above. I'll keep my word, my baby, because you didn't mean me no good. B.B. King als, mit Verlaub, Schnulzensänger 1956 und mit einer aktualisierten Version des alten Victoria Speedway Blues You Done Lost Your Good Thing Now. 1960 nahm B.B. King diesen Titel auf. B.B. King hat einmal über die Plattenfirma der Bihari-Brüder gesagt, sie hätten ihm nie erzählt, was sie jetzt gut verkaufen könnten oder nicht. Er hätte in musikalischen Dingen freie Hand gehabt. Allerdings blieb ihnen wie vielen schwarzen Musikern auch nicht der gängige Tantiemenklau erspart. Die Bihari-Brüder fügten bei den Autorenangaben der meisten King-Eigenkompositionen einen erfundenen zweiten Namen hinzu, Josiah oder Taub zum Beispiel, und sie sicherten sich damit 50% der Komponisten-Tantiemen, die eigentlich zu 100% B.B. King zugestanden hätten. 1962 unterschrieb B.B. King bei einer Major Company einen Plattenvertrag. Über die musikalische Arbeit bei der neuen Firma erzählte B.B. King einmal, wir diskutierten und planten mit einem Stab, was wir machen würden. Das ging schon businessmäßig zu. Die Big Band Arrangements verbreiterten sich und meistens klang das Ergebnis sehr sauber und eher in Richtung dezenter Blues-Unterhaltung. Die nächste Nummer aus dem Jahr 62 ist aber etwas fetziger und vom Twist ist in diesem Song auch mal wieder die Rede. There's nothing else to lose. I'm gonna count my twos. I'm taking off my shoes. My baby's coming home. My baby's coming home. When I first heard this boy, I did the twist. My baby's coming home. The things I did before that made her go, I ain't gonna do no more. And I'm telling you so. My baby's coming home. My baby's coming home. When I first got a wife, boy, I thought I would die. My baby's coming home. I'm eating all the planes, I'm eating all the trains. I'm checking on the bus, boy, I'm kicking up a fuss. My baby's coming home. My baby's coming home. If she was coming back to you, boy, you'd be a fool too. My baby's coming home. To make me shake, I'm about to get a break and lose this whole ache. My baby's coming home. My baby's coming home. I'm gonna change my ways, I'll be busy for days. My baby's coming home. Mitte der 50er Jahre hatte B.B. King einen eigenen Tourneebus für seine damals 13-köpfige Band. Er war erfolgreich und wohlhabend genug, sich von einem Fahrer in seinem Cadillac zu den Gigs bringen zu lassen, aber ein Zuckerschlecken war das Tourneeleben sicher nicht. Zwischen zwei Gigs mussten nicht selten 800 Meilen zurückgelegt werden. So etwas bedeutete 5 Stunden spielen, abbauen, den Bus beladen, 15 Stunden zum nächsten Ort fahren, unterwegs schlafen, dann aufbauen, 5 Stunden spielen und so weiter. 1956 lieferte B.B. King und sein Orchester 342 solcher One-Night-Stands ab. Und all das oft ohne garantierte Festgage, sondern für einen unberechenbaren Anteil dessen, was an der Abendkasse hereinkam. Ende 1964 und 1966 nahmen B.B. King in Chicago 2 fantastische Live-Platten auf, die endlich mal ungeschminkt vor Ohren führten, was ein B.B. King-Konzert bedeutete. Vom Live at the Regal-Album jetzt Worry Worry, Chicago im November 1964. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, we want to go way back, way back. bad, baby. When you said we were true, oh, you hurt me, you know you hurt me. You hurt me so bad, baby. When you said we were true, oh, but I would never be dead than to be here so. Story now. Ladies, if you got a man, husband, whatever you want to call him, and he don't do exactly like you think he should, don't cut him because you can't raise him over again, you know. Don't hurt him. Treat him nice. And fellas, I want to say to you, if you got a wife, a woman, or whatever you want to call her, she don't do like you think she should, don't go upside her head. That don't do but one thing. That make her a little smarter. She won't let you catch her the next time. So all you do is talk to her softly. It's real sweet, you know. And you tell her, I know you'll do better. Someday, babe. To go. to somebody else. Oh, I think when she left me, yeah, she went to somebody else. Now if she don't come back to me soon, think I'm gonna leave myself. B.B. King mit Think It Over, einer Nummer aus dem Jahr 1966 und davor ein Ausschnitt aus dem 64er Live-Album Live at the Regal. Für Country und Folk Blues hatten sich weiße Folk-Fans und Puristen schon eine Weile interessiert. Aktueller elektrischer Blues wie der von B.B. King galt ihnen allerdings als zu kommerziell. Die Stones brachten dann aber auch in den USA viele weiße Fans dazu, die raueren Klänge des Chicago Blues zu entdecken, und der Erfolg der weißen Butterfield Blues Band brachte Journalisten dazu, immer wieder die Gitarristen Mike Bloomfield und Elvin Bishop zu fragen, wie habt ihr so spielen gelernt? Und beide antworteten ehrlich, indem wir B.B. King Licks kopiert haben. 1968 hatten weiße Rockfans B.B. King schließlich für sich entdeckt. Er spielte in beiden Fillmore-Theatern von Bill Graham und erhielt stehende Ovationen. Und möglicherweise hatte sich mit dem nächsten Rap über sein Leben und seine heißgeliebte Gitarre Lucille vor allem an seine neuen Fans gewandt, die noch nicht so gut über ihn Bescheid wussten. Lucille vom gleichnamigen Album, aufgenommen im Dezember 67. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying.